Erster das Volk, das im Dunkeln lebt, wird ein großes Licht sehen. Über denen, die in einem dunklen Land wohnen, wird ein Licht scheinen. Zweiter, du wirst ihnen große Freude geben. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich bei der Ernte freut. Sie werden jubeln, wie man jubelt, wenn man Beute teilt. Dritter, du wirst ihre Last zerbrechen. Du wirst den Stock des Treibers zerbrechen. Es ist wie am Tag der Schlacht gegen Midian. Vierter, alle Schuhe, die im Kampf getragen wurden, werden verbrannt. Auch die Kleider, die voller Blut sind, werden verbrannt. Das Feuer wird sie fressen. Fünfter, ein Kind wird uns geboren. Ein Sohn wird uns gegeben. Er wird über uns herrschen. Man wird ihn nennen, Wunderrat, Gottheld, Ewiger, Friedensfürst. Sechster, seine Herrschaft wird groß sein. Der Friede wird kein Ende haben. Er wird auf Davids Thron sitzen. Er wird sein Reich stark machen mit Recht und Gerechtigkeit. Das wird für immer so sein. Der Herr wird das tun. Siebter, der Herr hat eine Botschaft gegen Jakob gesandt. Diese Botschaft wird Israel treffen. Achter, das ganze Volk wird es spüren, Ephraim und die Leute von Samaria. Es ist wegen ihres Stolzes. Sie sagten in ihrem Stolz, Neunter, die Ziegelsteine sind gefallen. Aber wir werden mit großen Steinen bauen. Die Maulbeerbäume sind gefällt. Aber wir werden Zedernbäume pflanzen. Zehnter, der Herr ließ Rezin über sie kommen. Er machte ihre Feinde immer stärker gegen sie. Elfter, Aram kam aus dem Osten und die Philister aus dem Westen. Sie griffen Israel an. Aber Gottes Zorn hörte nicht auf. Seine Hand blieb ausgestreckt. Zwölfter, aber das Volk kehrte nicht zu dem zurück, der sie schlug. Sie fragten nicht nach dem Herrn. Dreizehnter, da schnitt der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab. Er schnitt Palmzweig und Binse an einem Tag ab. Vierzehnter, die wichtigen und angesehenen Leute sind der Kopf. Die Propheten, die Lügen erzählen, sind der Schwanz. Fünfzehnter, die Führer dieses Volkes führten sie in die Irre. Und die Menschen, die ihnen folgten, wurden zerstört. Sechzehnter, darum verschont der Herr ihre jungen Männer nicht. Er hat kein Mitleid mit ihren Waisen und Witwen. Denn alle sind gottlos und böse. Jeder Mund spricht schlechte Dinge. Aber Gottes Zorn hörte nicht auf. Seine Hand blieb ausgestreckt. Siebzehnter, ihre Gottlosigkeit brannte wie Feuer. Es verzehrte Dornen und Büsche. Es zündete den dichten Wald an. Dann stieg viel Rauch auf. Achtzehnter, wegen des Zorns des Herrn brannte das Land aus. Das Volk wurde wie Nahrung für das Feuer. Niemand verschonte den anderen. Neunzehnter, sie nahmen rechts Stücke, aber sie blieben hungrig. Sie aßen links, aber sie wurden nicht satt. Jeder aß das Fleisch seines eigenen Armes. Zwanzigster, Manasse griff Ephraim an und Ephraim griff Manasse an. Beide waren zusammen gegen Juda. Aber Gottes Zorn hörte nicht auf. Seine Hand blieb ausgestreckt.